Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf den drei fröhlichen Kurzwellen 6070, 6055 und 9670 kHz für europäische Zielgebiete. Schalten Sie ein und prüfen Sie die besten Empfangsfrequenz für Ihren Standort. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang. Hallo und herzlich willkommen, liebe DXer und Kurzwellenfreunde, liebe Funkamateure. Eine neue Ausgabe von Radio DARC steht an. Heute dürfen wir Sie zum 451. Mal recht herzlich zu einem spannenden Technikmagazin begrüßen. Mein Name ist Cody Farrin. Ich werde Sie durch das Programm führen. Das Wetter hier auf der Erde kennen Sie alle. Es ist ja täglich zu spüren. Regen, Wind oder Sonnenschein sind seine Erscheinungen. Aber wissen Sie, dass es auch im Weltraum ein Wetter gibt? Wir erklären Ihnen heute mal, was dahinter steckt und wie dieses Weltraumwetter entsteht und welche Auswirkungen es speziell für die Funktechnik hat. Wir starten in diese Sendestunde mit einem Musikwunsch von Carsten, Delta Charlie 3 Hotel Charlie aus Rehlingen in der Lüneburger Heide. Wir sollen doch mal ein eher weniger bekanntes Lied von Laura Branigan spielen, und zwar Hold Me. Nun Carsten, hier ist es für dich und alle Fans der 80er Jahre. Feeling News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein. Heute mit diesen Themen. Belgische Funkamateure erhalten Zuweisung im 8-Meter-Band. LoRa-Installationen auf Deutschlands höchstem Berg. Mehr als 270 Starlink-Satelliten verglüht und großer Funk- und Elektronik-Flohmarkt in Eggenfelden am 7. Oktober. Belgische Funkamateure haben Privilegien im 40-Megahertz-Band erhalten und schließen sich damit den Funkern in Südafrika, Slowenien und Irland mit 8-Meter-Zugang an. Die belgische Regulierungsbehörde BIPT teilte dem Amateurfunkverband UBA mit, dass Funkamateure der Klasse A, also der HAREC-Lizenz, ab sofort den Frequenzbereich 40,660 bis 40,690 MHz auf sekundärer Basis nutzen dürfen. Die Leistung ist auf 5 Watt ERP begrenzt. Die Bandbreite der Aussendungen darf 3 kHz nicht überschreiten. Die Funkamateure sind außerdem verpflichtet, einen Log zu führen und es der Regulierungsbehörde am Jahresende vorzulegen. Die UBA hatte vor einiger Zeit beim BIPT eine Petition eingereicht, um diesen begrenzten Teil des Bandes für die Nutzung durch Funkamateure freizugeben. Nach einer Konsultationsphase wurde damit gerechnet, dass die Regulierungsbehörde dies befürworten würde. Weitere Informationen findet man auf der UBA-Webseite. Das vom Ortsverband Ennepetal im Jahr 2022 projektierte und installierte LoRa APRS Gateway mit dem Rufzeichen Delta Mike 0 Zulu Uniform befindet sich seit dem 17. September nun im offiziellen Regelbetrieb. Standort ist das Münchner Haus auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, mit 2962 Metern. Im Rahmen der letzten regulären Wartungsarbeiten für dieses Jahr wurde das Internet-Gateway final ertüchtigt. Delta Mike 0 Zulu Uniform ist nun das höchstgelegene LoRa APRS-Gateway in Deutschland, wahrscheinlich aber in ganz Europa. Nach einjährigem Probelauf wurde als endgültige Hardware der bewährte LilyGo TT Go ESP 32 PEX Counter verbaut. Die SciSops bitten zu beachten, dass trotz der großen Höhe von fast 3000 Metern über Normalnull das Gateway nicht jedes Datenpaket zugeschrieben bekommt. Auch hier gilt, das Gate, welches am schnellsten die Daten an einen APRS-Server weiterleitet, bekommt diese auch zugeschrieben. Ziel ist es, die aufgrund der Topologie teilweise schlecht versorgten Täler in Süddeutschland mit APRS abzudecken. Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX hat seit Mai jede Menge an Satelliten verloren, nämlich rund 270 Stück. Es gibt Tage, da verglühen 20 und mehr. Die Gründe dafür seien unbekannt, so die Internetplattform golem.de. Ein möglicher Grund könnten elektrisch geladene Wasserstoff- und Heliumatome sein, die bei den heftigen Sonnenstürmen der letzten Monate auftraten und die Bordelektronik der Satelliten beschädigt haben könnten. DARC-HF-Referent und Weltraumwetterbeobachter Tom Kamp, Delta Foxtrot 5 Juliet Lima, hat aber hierzu eine andere Erklärung und berichtet der DARC-Redaktion wie folgt dazu. Es gibt noch einen weiteren möglichen Faktor. Der Orbit der Starlink-Satelliten ist bewusst sehr niedrig gewählt, um mögliche Kollisionen zu vermeiden. Das macht sie aber empfindlich gegenüber Sonnenstürmen. Bereits Anfang Februar 2022 kam es nach dem Aussetzen von 49 Starlink-Satelliten zu entsprechenden Problemen, bei denen am Ende ein Großteil der Satelliten in der Erdatmosphäre verglühte. Als Ursache nannte SpaceX explizit einen geomagnetischen Sturm. Bei einem Ausbruch in der Sonnenfleckenregion AR2936 Ende Januar war es zu einem Massenauswurf, einem sogenannten CME, gekommen. 2 Tage vor dem Start traf diese Teilchenwolke das Magnetfeld der Erde. Zunächst löste dies keine sonderlichen geomagnetischen Störungen aus. Als die Erde jedoch den Sog des CME durchlief, entwickelten sich geomagnetische Stürme. Davon wurden die Starlink-Satelliten erfasst. Laut SpaceX stellten die GPS-Geräte an Bord fest, dass der atmosphärische Luftwiderstand um bis zu 50% höher als bei früheren Starts war. Das führte dazu, dass 40 von 49 Satelliten verglühten. Nochmals hinweisen möchten wir auf einen Termin, der vor allem für Funkamateure in Süddeutschland und dem benachbarten Österreich interessant sein dürfte. Am Samstag, dem 7. Oktober, findet der 31. Bayern-Ostfunk- und Elektronik-Flohmarkt in Eggenfelden statt, und zwar in der Rottgauhalle, Grafenweg 13. Ab 9 Uhr öffnet der DARC-Ortsverband Rottal-Inn als Veranstalter wieder die Tore für alle Funkamateure und Elektronikinteressierte in Südostbayern. Auf einer Fläche von über 1500 Quadratmetern an über 200 Tischen wird alles zum Thema Amateurfunk, CB, Freenet, PMR oder Mobilfunk angeboten. Dazu Antennen, Computer, Multimedia, Elektronikzubehör und Bauteile aller Art sowie Nostalgiegeräte von privaten und kommerziellen Ausstellern. Teilnehmer kommen mittlerweile aus 7 Ländern. Als zusätzlicher Service bietet der DARC am Teststand gleich neben der Information auch die Möglichkeit, erstandene Geräte auf Funktion zu testen. In gemütlicher Runde kann man sich bei kulinarischen Gerichten am Imbissstand oder in der Galerie über das Hobby austauschen. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Auf dem Funkflohmarkt in Eggenfelden werden sicher auch wieder Spider-Beams und ähnliche Antennen angeboten. Vom Spider-Beam aber nun zum Spider-Man und einem Titel von Peter Griffin. Und der Song ist auch die Titelmelodie zum gleichnamigen Film und heißt, na klar, Spider-Man. Walking down the street, partying. Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs. Vor Viren ist man leider nirgends sicher. Neben angeblich unbezahlten Rechnungen werden sie auch gerne in Bildern von nackten Tatsachen versteckt, woran man manchmal dann sogar die Viren erkennt. Das ging mir so auf einem Webserver. Da lag im Root ein Bild, das vom Namen her angeblich eine bekannte Schauspielerin nackt im Bett darstellen sollte. So etwas gehört natürlich nicht in den Root eines Webservers. Und dadurch hatte ich entdeckt, dass der Webserver gehackt worden war. Wer dann das Bild angeklickt hätte, der hätte sich vermutlich auch seinen eigenen Rechner infiziert. Das hatte ich natürlich nicht getan. Aber leider ist die Sache nicht so einfach. Den Virenautoren ist gar nichts heilig. The Register hat jetzt berichtet, dass Betrüger ausgerechnet ein Foto des James-Webb-Weltraumteleskops benutzt haben, um Windows-Malware auf die Computer ihrer Opfer zu schmuggeln. Also auch Bilder, die neugierig machen, aber der ganz anständigen Art, wo man es nicht erwarten würde. In dem Fall war es im JPEG des ersten James-Webb-Fotos versteckt. Inzwischen kennt das jeder, aber trotzdem hat man natürlich neugierig das angeklickt. Der Virencode war in der Programmiersprache Go geschrieben, die kennt vermutlich gar nicht jeder, und dann als Zertifikat getarnt in der Datei verschlüsselt. Das Gute oder in dem Fall das Dumme an Go ist, dass diese Programmiersprache für alle Plattformen, ob Windows, Linux oder Mac, Code erzeugen kann. Das heißt, davor ist dann niemand sicher. Auch die Programmiersprache Rust wird für so etwas verwendet. Und es können eben ganz gewöhnliche Bilddateien befallen sein. Es muss kein PDF oder gar Exe-File sein. Und man muss auch jemanden, der sich ein Virus eingefangen hat, nicht unterstellen, dass er sich auf dubiosen Seiten herumgetrieben hat. Man kann nur hoffen, dass der eigene Virenscanner solche Sachen entdeckt. In diesem Fall wurden die Viren vor einem Jahr noch nicht entdeckt und kamen vermutlich aus China. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. DARC Radio. Everybody's going out and having fun. I'm just a fool who stayed home having none. I can't get over how she set me free. Mistake I'm making by just hanging round. I know that I should have some fun, paint the town. I love sick food and blood and just can't see. Oh, lonesome me. I'll bet she's not like me. She's out fancy free. She's flirting with the boys with all her charm. I still love her so. And brother, don't some blues, forget about the past and find somebody new. Thought of everything from A to Z. Forget about the past and find somebody new. I've thought of everything men see. Oh, lonesome me. Oh, lonesome me. Oh, lonesome me. Funk News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert. Wettervorhersage merken wir recht schnell, ob die Sonne scheint oder ob es in Strömen regnet. Aber wie stark der Sonnenwind gerade um die Ecke bläst, lässt sich nicht so einfach feststellen. Für uns, für die Gesellschaft ist das aber schon sehr wichtig, denn es hat durchaus massive Auswirkungen. Wir sprechen hier vom sogenannten Weltraumwetter. Wie sich dieses Weltraumwetter auf unseren Planeten auswirkt und ob es sich wie das irdische Wetter vorhersagen lässt, erklärt uns nun der Physiker Volker Bodmer von der Universität Göttingen. Ein Beitrag von Jens Kube. Gemeinhin stellt man sich den Raum zwischen Sternen und Planeten als große Leere vor. Eine etwas zu einfache Vorstellung, wie Volker Bodmer von der Universität Göttingen weiß. Zuerst einmal stimmt es, das ist ein sehr gutes Vakuum im Weltraum, aber trotzdem aufgrund der Dimensionen und der von der Sonne ausgehenden Teilchen gibt es wenige, aber geladene Teilchen, die ständig durch diesen Raum durchdringen. Die meisten dieser Teilchen stammen von der Sonne und einige Partikel haben einen anderen Ursprung. Manche von ihnen kommen sogar aus fernen Sternensystemen in der Galaxis und haben bereits viele Lichtjahre zurückgelegt. Hochenergiereiche Teilchen mit Energien bis zu dem Bereich Gigaelektronenvolt, die zum Beispiel bei Supernova-Explosionen ausgelöst werden. Doch auch Himmelskörper in unserem Sonnensystem geben Partikel ab, die dann als interplanetarer Staub durch das Weltall treiben. Von Kometen, Asteroiden, Planeten erzeugt oder auch von der Bildung des Sonnensystems. Neben Materieteilchen befindet sich natürlich auch elektromagnetische Strahlung im Raum. Von fernen Sternen und vor allem von der Sonne. Die Stärke dieser stetigen Materie und Strahlungsströme im Umfeld der Erde kann durchaus schwanken. Das momentane Weltraumwetter wird dabei maßgeblich von der Aktivität der Sonne bestimmt. Auf ihrer Oberfläche brodeln extrem heiße Gasblasen und ihr starkes Magnetfeld führt immer wieder dazu, dass Materie in gewaltigen Eruptionen ins All geschleudert wird. Damit Partikel die Sonne verlassen können, müssen sie eine Bedingung erfüllen. Und zwar muss die Beschleunigung so groß sein, damit die enorme Gravitation der Sonne überwunden wird und die Teilchen nicht wieder auf die Sonne zurückfallen. Durch die turbulenten Prozesse auf der Sonnenoberfläche ist diese Bedingung an vielen Orten auf der Sonne ständig erfüllt. Und so strömen stetig Teilchen ins All hinaus. Tatsächlich verliert der uns nächste Stern auf diese Weise pro Sekunde etwas mehr als 1 Million Tonnen an Masse. Die Partikel wehen dann als Sonnenwind durch das Sonnensystem und darüber hinaus bis etwa zum 150-fachen Abstand zwischen Sonne und Erde. Und dieser Sonnenwind in Form geladener Teilchen, also Wasserstoff, Heliumatome und Elektronen primär, strömt nun gegen alle Objekte des Sonnensystems an, das sind Planeten, Kometen, einschließlich unserer Erde, und löst bestimmte Effekte aus, die wir auch zu spüren bekommen. Das Magnetfeld der Erde lenkt die elektrisch geladenen, einprasselnden Teilchen ab, sodass diese nur in bestimmten Regionen ihren Weg in die Erdatmosphäre finden. Dort werden sie abgebremst und rufen Polarlichter hervor. Dank der natürlichen Schutzmechanismen des Planeten, also dem starken Magnetfeld und der ausgedehnten Erdatmosphäre, ist der Sonnenwind meist ungefährlich. Sowohl für uns als auch für unsere Technik. Erst bei starkem Sonnenwind kann es zu Problemen kommen. Die Stärke des Sonnenwindes hängt erstmal primär von den Ursprungsgebieten auf der Sonne ab. Da gibt es den schnellen Sonnenwind, der kommt aus sogenannten Löchern in der Sonnenatmosphäre. Das heißt, da ist keine Corona oder keine Atmosphäre in größeren Höhen vorhanden und die Prozesse, die zur Beschleunigung führen, treten kurz über der Sonnenoberfläche selbst auf. Die Corona ist die stark aufgeheizte äußere Atmosphäre der Sonne. Sie reicht je nach Sonnenaktivität etwa 1 bis 3 Sonnenradien weit ins All hinaus und geht kontinuierlich in den Sonnenwind über. Während in der Corona Magnetfelder das Material festhalten, kann es in koronalen Löchern entweichen. Wenn die Löcher in Richtung der Erde zeigen, dann können wir mit schnellem Sonnenwind rechnen. Das haben wir insbesondere auch über den Sonnenpolen festgestellt, wo die Löcher primär sitzen. Dann gibt es den langsamen Sonnenwind, der hat dann nur noch die halbe Geschwindigkeit von etwa 300-400 Kilometer pro Sekunde. Da gibt es verschiedene Mechanismen, sodass man annimmt, dass die Magnetfelder nie konstant sind oder vollkommen geschlossen, weil ja auch die Sonne ein Gasball ist, wo ständig dynamische Prozesse stattfinden, sodass dann immer da Teilchen rauslecken auf verschiedene Art und Weise, die dann aber nicht so auf diese hohen Geschwindigkeiten kommen. Das ist der langsame Sonnenwind. Dazu kommen noch sporadische Massenauswürfe, die auf einen Schlag riesige Mengen an Materie ins Weltall schleudern und den Sonnenwind gewissermaßen zum Sturm anwachsen lassen. Astronomen beobachten die Vorgänge auf der Sonne inzwischen sehr genau, sowohl mit Teleskopen auf der Erde als auch mit Raumsonden im Weltall, sodass sie recht gut vorhersagen können, mit welcher Geschwindigkeit und Intensität der Sonnenwind in den kommenden Stunden und Tagen auf die Erde treffen wird. Die Vorwarnzeit hängt davon ab, um welche Art von Sonnenwind es sich handelt. Bei Sonnenwind, schnellem Sonnenwind aus koronalen Löchern, wissen wir, dass die Geschwindigkeit 400 bis 800 Kilometer pro Sekunde beträgt und das entspricht einer Ausbreitungszeit von 2 bis 4 Tagen. Der langsame Sonnenwind braucht sogar 5 bis 6 Tage bis zur Erde. Sie hören Radio DARC. Heute geht es um das Weltraumwetter, verursacht durch die Aktivität unserer Sonne. Den sogenannten Sonnenwind haben wir gerade kennengelernt. Das ist ein stromgeladener Teilchen, die von unserem Zentralgestirn Tag ein, Tag aus in den Weltraum hinausgeschickt werden. Anders verhält es sich dagegen bei gewaltigen Sonneneruptionen, den sogenannten koronalen Massenauswürfen. Mehrere Milliarden Tonnen an heißem Gas werden dabei auf einen Schlag ins All katapultiert. Mit enormen Geschwindigkeiten und auch Folgen für die Erde. Diese Ausbrüche können dann zu Beschleunigungen von mehreren tausend Kilometer pro Sekunde führen. Und dann haben wir im Extremfall 12 Stunden, halben Tag etwa, die Ausbreitung des Sonnensturms von der Sonne bis zur Erde dauert. Und in der Geschichte, in den Aufzeichnungen, ist der kürzeste Zeitraum 14 Stunden gewesen, sodass wir diesen halben Tag annehmen für unsere Vorhersagen, Vorwarnung. Bei solchen heftigen Teilchenschauern verformt sich die Magnetosphäre des Planeten und an den Polen treffen vermehrt Sonnenpartikel auf die Atmosphäre. Wenn die geladenen Teilchen den Stickstoff in der Luft ionisieren, flackern Polarlichter auf. Doch es gibt auch negative Folgen für die Erde und ihre Bewohner. Denn die geladenen Teilchen besitzen, ähnlich wie radioaktive Strahlung, eine ionisierende Wirkung und können dadurch das Erbgut schädigen oder elektronische Bauteile stören. Das gilt insbesondere für Astronauten oder Satelliten, die den natürlichen Schutzschild der Erde verlassen. Natürlich ist es so, wenn man jetzt an die Raumfahrt denkt, dann ist natürlich eine Strahlungsbelastung für Astronauten sehr bedrohliche Sache, weil zum Beispiel der Mond keine Atmosphäre hat und Teilchenereignisse von der Sonne schon sehr hohe Strahlendosen auslösen können. Das gilt auch für den Flugverkehr, wenn viel geflogen wird, wobei da die Erdatmosphäre die abschirmende Rolle übernimmt. Die aus dem All einprasselnden Teilchen werden zwar in der Atmosphäre abgebremst, doch durch indirekte Effekte kann es auch am Erdboden zu technischen Problemen kommen. Die geladenen Teilchen verformen nämlich das Erdmagnetfeld. Dieses zeitlich veränderliche Erdmagnetfeld induziert wiederum elektrische Ströme, zum Beispiel in Überlandleitungen oder Pipelines, mit beachtlichen Stromstärken von bis zu einigen 100 Ampere. Und die Stärke dieser Ströme und die Frequenz dieser Ströme sind die beiden Faktoren, die auslösenden Momente für das System, für den Transformator. Das wird induziert in den Transformator und dann kann es zu Sättigungen führen, zur Erhitzung bis zum Ausfall. Für die Betreiber von Stromnetzen ist die Vorhersage eines magnetischen Sturms also sehr wichtig. Ausfälle von größeren Teilen des Stromnetzes sind allerdings nur in Gegenden höherer geografischer Breiten zu erwarten, in denen die geladenen Partikel tief in die Atmosphäre eindringen. 1989 führte ein heftiger geomagnetischer Sturm etwa zu einem mehrstündigen Stromausfall in der Region um Montreal in Kanada. Häufiger kommt es hingegen zu Störungen im Funkverkehr und beim Signalempfang. Dabei führen nicht nur die geladenen Teilchen des Sonnenwinds zu Problemen. Neben den koronalen Massenauswürfen kommt es auf der Sonne auch zu Ausbrüchen elektromagnetischer Strahlung, sogenannten Flares. Das sind gewaltige Lichtblitze in weiten Wellenlängenbereichen bis hin zu ionisierenden UV- und Röntgenstrahlung. Und diese Lichtblitze verändern die äußere Atmosphäre, wie es auch der dann später anströmende oder sich verändernde Sonnenwind tut. Dadurch wird die Teilchenzusammensetzung der Ionosphäre, also Atmosphärenschichten in 100 Kilometer Höhe und darüber bis etwa 1000 Kilometer Höhe beeinträchtigt, verändert. Es fließen Ströme und es kommen auch Dichteveränderungen zustande, die zum Beispiel zur größeren Reibung für Satelliten führen, sodass bei einem Sturm 1989, kann ich mich erinnern, der Solar Maximum Mission Satellit 5 Kilometer an Höhe verloren hat. Die Vorhersage solcher Flares gestaltet sich derzeit noch schwierig, denn die elektromagnetische Strahlung bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit fort und erreicht bereits nach etwa 8 Minuten die Erde. Das ist so, den Sonnensturm, das Eintreffen können wir vorhersagen mit einer gewissen Genauigkeit und haben dann Vorhersagezeiten von einem halben Tag bis zu mehreren Tagen. Was aber die Strahlungsausbrüche angeht, die sehen wir erst in dem Moment, wo sie auch stattgefunden haben. Dann ist das Licht aber schon da. Und das heißt, da müssen wir dann andere Vorhersagen ausarbeiten, zum Beispiel auf Gebiete auf der Sonne schauen, die wir mit dem Satelliten sehen, bevor sie der Erde zugewandt sind. Die bisher betriebenen Sonnenbeobachtungssatelliten sind noch nicht speziell auf die Vorhersage des Weltraumwetters optimiert. Bisher liefern sie vor allem Daten, um die Mechanismen in der Sonnenatmosphäre besser zu verstehen. Satelliten, die wie die irdischen Wettersatelliten fortwährend Auskünfte über das Weltraumwetter geben, werden zurzeit geplant. Dabei ist nicht nur die Vorhersage von magnetischen Stürmen oder Flares relevant. Damit man weiß, auch eine ruhige Phase, wenn wir sagen können, die nächsten 14 Tage ist auf der Sonne nicht viel los, dann kann man natürlich Messkampagnen planen. Landvermessungen mit GPS-Signalen durchführen, weil man nicht damit rechnen muss, dass die ganze Kampagne, die ja Geld kostet, Kosten verursacht, gestört wird. Das heißt, auch eine Vorhersage des ruhigen Sonnen- oder Weltraumwetters ist wichtig für uns. Um das Weltraumwetter künftig besser vorhersagen zu können, müssen vor allem die zugrunde liegenden physikalischen Mechanismen noch besser verstanden werden, etwa wie genau koronale Masseauswürfe und Flares auf der Sonne entstehen. Die Vorwarnzeiten zu erhöhen und die Stärke eines bevorstehenden Sonnensturms abschätzen zu können, ist wichtig. Letztendlich aber müssen wir das Weltraumwetter, genau wie das Wetter auf der Erde, nehmen, wie es kommt. Es bleibt also nur, die von uns genutzten Technologien möglichst störungssicher gegen die Einflüsse des Weltraumwetters zu gestalten. Du führst mich nach Haus an Bergen und Tälern und Städten vorbei. Die Sterne vergehen und fallen mit dir aus dem Mantel der Nacht. Es tut gut, dich zu spüren und bei dir zu sein an diesem schönen Tag. Sag, kannst du mich sehen? Du bist mein Zuhause. Ich kann dich spüren, bei dir bin ich geborgen, nur du wärmst mich auf. Du bist mein Licht im weiten Ozean, der Stern, der mich führt. Du bist die Sonne, die mir ein Lächeln schenkt, das Licht, das mich berührt. Du bist die Sonne, der Stern, der mich führt. Du bist die Heimat, das Licht, das mich berührt. Die Welt beginnt zu blühen in deinem Sonnenschein. Ich folge dir weiter über Meer und Seen, an Gezeiten vorbei. Ich dreh mich um dich im Zyklus der Zeit, bei Tag und bei Nacht. Du bist die Sonne, die mir ein Lächeln schenkt, das Licht, das mich berührt. Du bist die Sonne, der Stern, der mich führt. Du bist die Heimat, das Licht, das mich berührt. Leben und Licht an jedem neuen Tag mit deinem Lichterschein. Es tut gut, dich zu spüren an diesem schönen Tag und bei dir zu sein. Du bist mein Licht im weiten Ozean, der Stern, der mich führt. Du bist die Sonne, die mir ein Lächeln schenkt, das Licht, das mich berührt. Du bist die Sonne. Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt. Liebe DX-Freunde und Funkamateure, was haben ein bekanntes finnisches Volkslied und die Funktechnik miteinander zu tun? Nein, ich meine nicht, dass im finnischen Rundfunk öfter auch Volkslieder gespielt werden. Das ist sicherlich auch Funktechnik. Es geht um ein finnisches Volkslied, das im Karelienkrieg Menschenleben gerettet hat, und zwar tausendfach. Die Geschichte hierzu ist ebenso bizarr wie ungewöhnlich. Ich will sie Ihnen heute mal näher bringen und wir danken an dieser Stelle dem Funkamateur Kimmo Kiljunen, Oscar Hotel 4 Golf Golf Whisky aus Mikkeli, der uns auf diese schier unglaubliche Story aufmerksam machte. Also was steckt dahinter? Das Lied, um das es geht, heißt Säkkijärven Polka. Das ist eine volkstümliche Melodie in Finnland und so bekannt, dass sie mehr oder weniger zur inoffiziellen Nationalhymne Finnlands geworden ist. Das ist ganz ähnlich zu dem australischen Lied Waltzing Matilda, das zwar jeder kennt und zu jedem festlichen Anlass gespielt wird, aber eben keineswegs die Nationalhymne des fünften Kontinents Down Under ist. Die Geschichte der Säkkijärven-Polka ist leider politisch ziemlich aufgeladen. Der Ort Säkkijärven ist eine kleine finnische Landgemeinde in Südkarelien und heißt heute Kontradievo. Aus diesem Umstand und aus dem Namenswechsel kann man ablesen, dass das heute rund 12 Kilometer hinter der finnisch-russischen Grenze liegende Städtchen im Karelienkrieg an die Sowjetunion abgetreten werden musste und heute russisch ist. Dort wurde Ende der 1930er Jahre eine populäre Schallplattenaufnahme von der berühmten Polka gemacht. Sie stammte von einem Akkordeonspieler, Viljo Westerinen, und er lebte von 1907 bis 1961. Seitdem heißt das Lied eben Säkkijärven-Polka. Das wäre alles nichts Besonderes, warum erzähle ich es Ihnen dann? Nun, diese Polka sollte im sogenannten finnisch-sowjetischen Fortsetzungskrieg ab Juni 1941 eine zentrale militärische Rolle erhalten. Die sich zurückziehenden sowjetischen Verbände hatten in Viipuri funkgesteuerte Landminen gelegt. Diese sogenannten F-10-Minen enthielten einen Funkempfänger und konnten ferngezündet werden. Der Zugang zur Auslösung war natürlich abgesichert mit einem sogenannten Render-Safe-Verfahren. Der Empfänger war vom Prinzip her eine damals handelsübliche Radioschaltung und ein Decoder in der Größe einer Aktentasche. Dazu eine Batterie als Stromversorgung und ein elektrischer Zünder. Das Ganze hatte so rund 35 Kilogramm und steckte in einem Gummisack, in dem die Schaltung neben der Mine im Boden vergraben wurde. Das Ganze arbeitete auf einer Frequenz in der Nähe des Mittelwellenrundfunkbereichs, so zwischen 130 und 1000 Kilohertz, und zum Empfang des Auslösefunksignals diente eine 30 Meter lange Antenne, die den Referenzen zufolge das Detonationssignal empfangen konnte. Das System verfügte zudem über ein komplexes Zeitmesssystem. Hätte man den Empfänger einfach durchlaufen lassen, wäre nach 4 Tagen die Batterie aufgebraucht gewesen und nichts wäre mehr passiert. So wurde eine Schaltung eingebaut, die den Empfänger nur alle paar Minuten einschaltete und auf Signale wartete. War keines vorhanden, fiel das Gerät wieder in den Tiefschlaf. War aber eines da, blieb es aktiv, so konnte man eine Betriebsbereitschaft von immerhin 40 Tagen erreichen. Das kennt man übrigens bis heute, es heißt Empfangsenergiesparschaltung und viele modernen Amateurfunk-Handfunken zum portablen Betrieb arbeiten noch immer genau so. Sie fahren nur alle paar Sekunden den Empfänger für einige Millisekunden hoch und prüfen, ob sich etwas auf der Frequenz befindet oder nicht. Ist das der Fall, wird dieser Energiesparmodus zeitweilig deaktiviert und permanent empfangen. Das Herzstück und auch der Clou war aber der Decoder. Er funktionierte mit 3 mechanischen Stimmgabeln. Das Auslösesignal musste also gleichzeitig diese 3 Töne enthalten, dann gerieten die Stimmgabeln in Resonanz und lösten einen empfindlichen mechanischen Kontakt aus. So konnten Befehlssignale von zufälligen Tönen unterschieden werden. Diese schlossen einen Stromkreis und wumms, die Mine ging hoch, ferngesteuert. Auch heute noch kennen wir etwas ganz Ähnliches. Wir bezeichnen es als DTMF-Töne. Diese werden vor allem im Telefonnetz zur Anwahl eines Partners verwendet. Und auch im Amateurfunk gibt es DTMF, beispielsweise zur Aktivierung und Steuerung eines Echolink-Knotens. Das Perfide war, dass die ferngesteuerten Minen mit normalen Rundfunksendern ausgelöst werden konnten. So wurden sie beispielsweise auf die Frequenzen des Sowjetsenders in Minsk eingestellt. Legte man dort eine bestimmte Schallplatte auf, die die 3 Resonanztöne der fernzündbaren Minen enthielt, gerieten die Stimmgabeln in Resonanz und, naja, Sie wissen schon, ich muss mich nicht ständig wiederholen. Ja, und Sie können sich nun langsam denken, worauf ich hinaus will. Die finnischen Militärs fanden das recht schnell heraus, wie diese todbringenden Minen aufgebaut waren. Sie fanden nämlich etliche Blindgänger und analysierten ihre Technik und Arbeitsweise. Man versuchte daraufhin natürlich zuerst Störsender auf Radio Minsk 715 kHz einzusetzen, um einen Empfang des Auslösesignals zu verhindern. Dies funktionierte aber nur leidlich und auch nur im Nahbereich des Störsenders. Denn wenn selbst nur Teile der Resonanztöne durchkamen, war es schon zu spät. Aber ein finnischer Soldat war auch Musiker und hörte, dass die Resonanzen der Stimmgabeln in der Nähe eines bestimmten I-Moll-Akkords lagen. Er hatte eine geniale Idee. Was, wenn er ein Lied fände, das einen ganz ähnlichen Akkord enthielt und damit eine kleine Frequenzdifferenz auslöst, eine Schwebung? Könnte die den Empfang der Steuersignale verhindern? Ja, und ein solches Lied gab es. Es war die Seki Järven-Polka. Zufall oder nicht, was auch immer, aber man spielte diese ab, so waren die Minen blockiert. Sie konnten nichts mehr empfangen und nach spätestens 40 Tagen war die Batterie leer. Als dies bekannt wurde, installierte die Armee in Viipuri einen mobilen Mittelwellensender und spielte das Lied in einer Endlosschleife tausende Male ab. So wurde die Seki Järven-Polka von August 1941 bis Februar 1942 circa 15.000 Mal auf dem Störsender gespielt, damit die enthaltenen dreitönigen E-Moll-Akkorde das Auslösen der Minen verhindern konnte. Einfach kaum zu glauben, was man mit Funktechnik alles machen kann. Da kann man nur den Hut ziehen vor so viel Genialität. Ganz nebenbei wurde dabei die Seki Järven-Polka das wohl bis heute am meistgespielte Lied aller Zeiten und rettete Tausende von Menschenleben. So steht es im Guinness-Buch der Rekorde. Es sei noch darauf hingewiesen, dass sich technische Details, Fotos und Schaltpläne zu den Funkminen und deren Schachmattsetzung auf der US-amerikanischen Webseite www.standingwellbeck.com finden. Ich wiederhole noch einmal www.standingwellbeck.com. Und nun sind Sie sicher gespannt, wie das Lied klingt. Wir setzen zum Spielrekord nun noch einen drauf, erhöhen auf 15.001. Hier ist die Seki Järven-Polka in einer Version mit dem Sänger Emily. Funkminen werden dabei heute, Gott sei Dank, wahrscheinlich nicht mehr blockiert werden müssen, meine ich. Danke für das Interesse. Eva Maria, DG9 MFG. Muistona Karjalamaa, mutta vieläkin syömässä soinahtaa, kun soittajan sormista kuulassa. Säkki Järven polkka. Se polkka taas menneitä mieleen tuo, ja se outoa kaipuuta rintaan luo. Hei soittaja haitarin soida suo. Säkki Järven polkka. Nuoren ja vanhan se tanssiin vie. Ei sille polkalle vertailien. Sen kanssa on vaikka Miiron tie. Säkki Järven polkka. Siinä on lipplatuslaineitten. Siinä on huojunta honkien. Karjala soi, kaikki tietää sen. Säkkijärven polkka. Tule, tule tyttöni kanssani tanssi, kun polkkani herkäsi helkähtää. Hoi hevosurku ja hammasta purkoon, kun silloin ihmeesi suurempi pää. Tule, tule tyttöni kanssani tanssi, niin meillä on riemu ja suvinänsä. Säkkijärvi se meiltä on pois, mutta jäi toki sentään polkka. Kun rakkaimmat rannat on jäänettaan, niin vieraissa kulkija lohdunsa. Kun kuuntelee soittoa kaihoisaa, Säkkijärven polkka. Se polkka on vain, mutta sellainen, että tielle se johtavi muistojen. On sointuna Karjalan kaunoisen, Säkkijärven polkka. Nuoren ja vanhan se tanssiin vie. Ei sille polkalle vertaalia. Sen kanssa on vaikka Mieron tie. Säkkijärven polkka. Siinä on lipplatuslaineitten. Siinä on huojonta honkien. Karjala soi, kaikki tietää sen. Säkkijärven polkka. Tule, tule tyttöny kanssani tanssi, kun polkkani herkäsi helkähtää. Voi heposurkon ja hammasta purkoon, kun silloin ihmesi suurempi pää. Tule, tule tyttöny kanssani tanssi, niin meillä on riemu ja suvinänsä. Säkkijärvi se meiltä on pois, mutta jäi toki sentään polkka. Kun rakkaimmat rannat on jääneet, niin vieraissa kulkija lohkunsa. Kun kuuntelee soittoa kaihoisaa, Säkkijärven polkka. Se polkka on vain, mutta sellainen, että tielle se johtavi muistojen. On soin tuna Karjalan kaunoisen Säkkijärven polkka. Wettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage. Das Weltraumwetter und wie es entsteht, das haben Sie heute in einem Beitrag des Physikers Volker Bodmer von der Universität Göttingen gehört. Aber was bedeutet es ganz konkret für die Funkamateure, was für die Ausbreitungsbedingungen auf der Kurzwelle? Es ist die Aufgabe unseres Funkwetterspezialisten Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC, die allgemeinen Mechanismen herunterzubrechen auf das aktuelle und konkrete Geschehen in den nächsten Tagen. Und Christian, dürfen wir teilhaben an deinen Analysen? Klar, Conny, aber lass uns noch kurz beim Sonnenwind bleiben. Was die Sonne da ständig an Teilchen ins Weltall bläst, reicht weit über unser Planetensystem hinaus. Die Voyager-Sonden haben gemessen, dass der solare Partikelstrom, abhängig von der Sonnenaktivität, bis zu einer Entfernung von etwa 18 Milliarden Kilometern dominiert und die galaktische kosmische Strahlung am Eindringen in das Sonnensystem hindert. Das ist die 120-fache Entfernung zwischen Sonne und Erde und viermal so weit draußen wie der äußerste Planet unseres Sonnensystems. Das ist der Neptun, nachdem der Pluto ja 2006 zum Zwergplaneten degradiert worden war. Uns interessiert neben der Geschwindigkeit dieses Plasmastroms vor allem auch die Richtung des Magnetfelds, das er mitführt, und da wiederum die Komponente senkrecht zur Bahnebene der Erde. Die nennt sich BZ, steht ganz grob in Nord-Süd-Richtung und damit in etwa parallel zu den Feldlinien des Erdmagnetfelds. Ist dieses BZ südwärts gerichtet, dann können sich die Feldlinien des Sonnenwinds und des Erdmagnetfelds verbinden und die geladenen Teilchen des Sonnenwinds lassen sich vom Erdmagnetfeld einfangen. Das führt dann zu Polarlichtern und Magnetstürmen, also Dingen, die der Kurzwellenfreund nicht so toll findet. Die Aurora-Fans mögen da Verständnis haben. Der Sonnenwind hat sich letzten Sonntag um 18 Uhr UTC schlagartig von 300 auf 500 km pro Sekunde beschleunigt. Gleichzeitig drehte das BZ für 3 Stunden heftig nach Süden. Das war die Plasmawolke eines koronalen Masseauswurfs und genau die Mixtur, die es im Erdmagnetfeld wackeln lässt. Um die Tag- und Nachtgleichen herum übrigens besonders gerne. Der folgende Magnetsturm brachte erneut den Nordlichter weit nach Süden. Aber im Vergleich zur Vorwoche war es nur eine Stoßfront im Sonnenwind. Die Auswirkungen auf die Ionosphäre waren daher weniger heftig. Das Maximum der Muff lag am Montag bei 25 anstelle 30 MHz. Dafür dauerte es dieses Mal länger, bis das wieder aufgeholt war. Wie war das? 30 MHz? Ja, richtig gehört. Der Herbst bricht sich in der Ionosphäre nun voll ins Bahn. Bei einigermaßen ruhigem Erdmagnetfeld erreicht die Muff nun wieder regelmäßig das 10-Meter-Band. Zwischen 8 und 9 Uhr UTC öffnet es dann für mehrere Stunden. Für die nächsten Monate kann also wieder fest mit diesem Band gerechnet werden. Mit einem solaren Flux zwischen 160 und 180 Einheiten war die Sonne letzte Woche recht aktiv. Aber im Moment sind nur noch 2 der aktuell sichtbaren aktiven Regionen flareträchtig. Die Flare-Tätigkeit ging daher im Laufe der Woche etwas zurück. In den nächsten Tagen wird die Sonne das Aktivitätsniveau zwischen 140 und 160 solaren Fluxeinheiten aber halten und über das Wochenende sollte das Erdmagnetfeld dann auch wieder friedlich bleiben. Viel weiter lässt sich in der Hinsicht zurzeit nicht blicken. 15 Meter dürfte tagsüber das meiste DX bieten, mit 12 und 10 Meter in den Startlöchern. Nachts bleiben das 40 und 30 Meter Band offen. Die unteren Bänder sind vor allem in der Dämmerung für Überraschungen gut. Dann lohnt sich vielleicht gleich mal ein schneller Dreh über das 10-Meter-Band. Möglicherweise ist es ja weit offen. Ich würde es uns wünschen. Natürlich fürs Good DX. Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter.